SWR 2 Wissen. Futurologen, Prognostiker und Analysten zählen zu den Gurus der Mediengesellschaft. Jahr für Jahr prophezeien sie einem ebenso erstaunten wie gläubigen Publikum ihre Visionen von der Zukunft der Welt. Doch nur selten liegen sie mit ihren Voraussagen richtig. Weder haben sie die deutsche Wiedervereinigung geahnt, noch vor den Gefahren des kollabierenden Ostblocks gewarnt. Der für die Computerwelt praktisch folgenlose Jahrtausendwechsel blieb ihnen ebenso verborgen wie der Zusammenbruch des neuen Marktes. Die zweite Folge der Reihe Zukunftsvisionen der 60er Jahre erinnert an die durch die erste Herztransplantation ausgelöste Euphorie, neue Menschen schaffen zu können, sowie an Städtebau und Verkehrsutopien dieser Zeit als Orte seines neuen Seins. Unter den Utopien über die Zukunft der Menschheit während der 60er Jahre findet sich auch die Auffassung, man werde in nicht allzu ferner Zeit gezielt neue Menschen bauen und das Gehirn vom hinfälligen Körper trennen können. Derartige Thesen beschäftigen damals nicht nur Zukunftsforscher, sie werden auch über die Medien verbreitet. Der Glaube an die Machbarkeit der Zukunft beherrscht alle Gebiete: die Wissenschaft, die Technik und auch die Medizin. Der Körper wird als Reparaturbetrieb gesehen. Verbrauchte Teile sollen ausgewechselt werden, wie beim Automobil. Der entscheidende Durchbruch, zumindest im Bewusstsein der Bevölkerung, gelingt 1967. Christian Bonnard entnimmt dem Körper eines gerade verstorbenen Menschen ein Herz und pflanzt es in den Körper einer anderen Person. Die erste Herztransplantation der Welt. Der Chirurg aus Südafrika wird damit weltbekannt. Die Diskussion über die Leistungen der modernen Medizin erobert die Stammtische. Alles scheint nun möglich zu sein. Also wenn man an diese Zeit denkt, muss man ja feststellen, sie war insgesamt unglaublich optimistisch, hoffnungsvoll. Und denken Sie daran, 1967 wurde zum ersten Mal ein menschliches Herz verpflanzt von Christian Barnard in Kapstadt. Und das waren zunächst ja Fehlschläge. Die Menschen haben ja nicht sehr lange überlebt, aber dann wurde das immer weiter verbessert. Es wurde auch das künstliche Herz entwickelt. Wir haben damals in Amerika darüber berichtet. Und die Menschen sahen eigentlich in der Ferne so etwas wie das Paradies auf sich zukommen. So erinnert sich Günther Siefahrt, einer der bekanntesten Wissenschaftsjournalisten des Fernsehens während der 60er Jahre. Bekannt wurde Siefahrt als Mr. Apollo, denn er hat 1969 die erste Landung eines Menschen auf dem Mond kommentiert. Der Norddeutsche Rundfunk wagt in einer visionären Fernsehdokumentation den Ausblick auf das Jahr 2000 und stellt darin auch ein künstliches Herz vor. Künstliche Organe wie dieses Herz und die anderen, die ihm folgen mögen, müssen nicht in jedem Falle dazu verwendet werden, nur kranke Teile zu ersetzen. Man könnte mit ihnen auch gezielt neue Menschen bauen. Spezialisten für den sauerstofflosen Weltraum, druckwiderstandsfähige Aquanauten, strahlenunempfindliche Soldaten. Als Äußerstes ließe sich sogar das Gehirn als unersetzlicher Computer vom hinfälligen Körper trennen. Solche Gedanken erscheinen nicht mehr so abwegig, wenn man die Voraussagen studiert, die Olaf Helmer und T. Gordon von der RAND Corporation vor einiger Zeit gemacht haben. Die RAND Corporation, eine amerikanische Denkfabrik aus der Zeit des Kalten Krieges, befasste sich zunächst vor allem mit militärstrategischen Fragen. Die Einrichtung galt in den 60er Jahren in Europa als Vorbild. So durfte sie auch nicht in dem Fernsehfilm Ausblick ins Jahr 2000 fehlen. Je schneller sich unsere Welt veränderte, umso dringlicher wurde, zunächst bei den amerikanischen Großorganisationen, der Wunsch, die Zukunft zu erforschen, um sich auf ihre Gegebenheiten rechtzeitig einrichten zu können. Vor allem die amerikanischen Streitkräfte und unter ihnen in erster Linie die dem technischen Wechsel am meisten ausgesetzten Luftwaffenstäbe forderten nach dem Kriege neue Voraussetzungen für ihre Planungen. So entstand diese Organisation, die RAND Corporation in Santa Monica, Kalifornien, als Einrichtung, die mit den modernsten Computern heute neue Waffensysteme, strategische Lagen und sogar politische Entwicklungen vorauszuberechnen sucht. In den von Sicherheitsbeamten wohlbehüteten Büros wurden viele der 40 Methoden entwickelt, mit Hilfe deren man heute Zukunftsforschung betreibt. Olaf Helmer und Theodore Gordon, die Zukunftsforscher der RAND Corporation, befragen eine Anzahl von Fachleuten und lassen sie ihre Antworten dann mehrfach überprüfen. Daraus entwickeln sie Prognosen für die kommenden Jahre und Jahrzehnte. So beschäftigen sie sich mit der Entwicklung der Biologie und vor allem der Genetik. Mit der Entdeckung der Desoxyribonukleinsäure, kurz DNA, glaubt man, das Geheimnis des Lebens gefunden zu haben. Die befragten Wissenschaftler erwarten deshalb für das Jahr 2000, dass unsere Erbmasse beliebig verändert werden kann. Olaf Helmer und Theodore Gordon prognostizieren zum Beispiel: Wir werden damit erstmals unsere Evolution kontrollieren können. Bereits im Jahr 2008 könnten wir Organe und Glieder beliebig nachwachsen lassen. Bis zum Jahr 2012 wird es Drogen geben, die unsere Intelligenz dauerhaft erhöhen könnten. Und ab 2023 könnte das Leben um 50 Jahre verlängert werden. Erstmals könnten Wissenschaftler dann auch Gedanken lesen. Soweit die US-amerikanischen Zukunftsforscher der RAND Corporation. Günther Siefert erinnert sich an diese Zeit der Euphorie. Die Utopien in jenen Jahren waren einmal ein ewiger Friede. Zum Zweiten, dass der technische Fortschritt in einer steilen Kurve weiter voranging. Und das galt vor allem auch für die Medizin. Das Leben würde verlängert, man könne mithilfe der Organverpflanzung und der Ersatzteilmedizin eben viele Krankheiten überwinden und Krankheiten, die bisher mit Sicherheit zum Tode geführt hätte, würde man eben doch überwinden können. Und wie und wo sollte der neue Mensch leben, wenn ihm keine Krankheit mehr etwas zuleide tun kann und er 150 Jahre alt wird? Stichwort Überbevölkerung. Auch darauf haben die Zukunftsforscher in den 60er Jahren eine Antwort. Zum einen wollen sie Siedlungen im Weltall, auf dem Mond und später auf anderen Planeten bauen. Manche denken auch an den Nord- und Südpol sowie an die Wüsten. Weitere neue Siedlungsgebiete befinden sich unter Wasser, im Meer. Der französische Meeresforscher Jacques Cousteau denkt an Tauchfahrzeuge mit Arbeitsgreifern, rollende Unterwasserstationen für Männer, die auf dem Meeresgrund Erze bergen oder Öl suchen. Er konzipiert Fischfarmen, wo Fische wie Haustiere gehalten werden. In dem Fernsehfilm von 1967, Auf der Suche nach der Welt von morgen, werden Arbeitslager auf dem Meeresgrund vorgestellt. Der Mensch errichtet sich darauf ein, unter Wasser Arbeitslager aufzuschlagen. Und schon wird die schweigende Welt der bizarren Fische und wehenden Unterwasserwälder zur Attraktion der Touristen. U-Boote und Fähren für Sportler und Vergnügungsreisende werden entworfen. Den Pionieren folgt das Publikum. Städtebauer überlegen bereits, ob wir angesichts der wachsenden Überbevölkerung an einigen unserer Küsten die Siedlungsgebiete nicht ins Meer hinaus und unter Wasser verlegen sollten. Der amerikanische Wissenschaftler William P. Cantavalos träumt von schwimmenden Turmhäusern. Technisch ist das Problem zu bewältigen. Meine schwimmenden Turmhäuser wären ja wirklich nichts anderes als Cousteaus Boje, frei im Meer schwimmend, unten beschwert und dann verankert. Das alles ist einfach. Und man könnte neue Baumethoden entwickeln, indem man das Wasser benutzt, das Gerüst zu tragen und dann das Haus immer tiefer in das Meer sinken lässt. Unsere Art des Bauens ließe sich von Grund auf revolutionieren. William Cantavalos entwickelt Unterwasserbehausungen, deren Formen er den Pflanzen im Meer anpasst und beschäftigt sich mit Plastikbaustoffen, denen man von Molekül zu Molekül ein Gedächtnis einpflanzt, sodass sie unter Wasser selbst zu bestimmten gewünschten Formen wachsen. Ob im Wasser oder in der Luft, vielen Forschern der 60er Jahre scheint alles machbar zu sein. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Die Städte sollen in die Höhe wachsen, Architekturvisionen als Technikutopien, die auf dem Reißbrett entworfen werden. In Frankreich entwickelt Jonah Friedman Megastrukturen, in denen die Menschen künftig leben sollen. Er überzieht in seinen Entwürfen ganz Paris mit einem Stahlgerüst, einer Art Skelett, bis zu 100 Stockwerke hinauf, in das einzelne Wohnzellen eingehängt werden. Das Denken dieser Architekten kreist um das Wunder der Technik. Ihre Visionen sind Technikutopien. Das Haus wird zur Wohnmaschine, die Stadt zu einem mechanischen Apparat. So wie die Weltraumfahrt den Menschen in enge Zellen einzwängt, so konstruieren Architekturvisionäre für den modernen Menschen Wohnzellen. Nicht nur in Paris, auch in New York oder Wien. Dort entwickelt die Gruppe Coop Himmelblau Wohnungen in Blasen und Kapseln. Und in Tokio wird bereits ein Kapselturm gebaut. Auf einer Grundfläche von 2x3 Meter sind das Bett, eine Einbauküche, die Medieneinheit und die Garderobe untergebracht. WC und Bad werden in eine Kleinkapsel gezwängt. Die einzelnen Einheiten werden effektvoll aufeinander gestapelt, wie in einem Baukastensystem. Um die Wüsten zu neuen Siedlungsgebieten zu machen, will Meeresforscher Jacques Cousteau das Wetter dem menschlichen Willen unterordnen. Der sandige Boden soll beregnet und damit fruchtbar gemacht werden. As a project to study ocean from space. Es gibt ein Projekt, das Meer vom Weltraum aus zu studieren. Und das würde bedeuten, von überall Informationen über die Verdunstung des Meeres zusammenzutragen. Die Verdunstung der See macht unser Wetter, das Wetter auf der ganzen Erde. Wenn wir von Minute zu Minute die Einzelheiten der Verdunstung genau kennen würden, könnten wir die Daten einem Elektronenrechner eingeben und nicht nur das Wetter voraussagen, sondern auch dazu übergehen, es zu machen. Wir könnten das Wetter machen, das wir wünschen. Und das würde uns natürlich in die Lage versetzen, unser Leben auf dem Lande radikal zu verändern. Wüsten würden fruchtbar werden, Hungersnöte wie in Indien ließen sich vermeiden, wir könnten Regen nur in die Nacht legen und den ganzen Tag schönes Wetter haben. Der später recht skeptische Zukunftsforscher Robert Jung ist in den 60er Jahren noch begeistert von vielen Plänen seiner Kollegen. Auch er befasst sich mit der Frage, wie und wo die Menschen angesichts der drohenden Bevölkerungsexplosion leben können. Allerdings warnt er bereits vor Gigantomanie, vor allem im Bereich des Städtebaus. Es gibt die verschiedensten Voraussagen. Die erschreckendste, die ich bisher gehört habe, ist von Richard Meyer, einem der führenden amerikanischen Planer, der meint, dass zum Beispiel in Indien eine Stadt von 700 Millionen, ich habe mich nicht versprochen, 700 Millionen Einwohner geben wird, eine Megalopolis von 700 Millionen. Es gibt andere Voraussagen, dass die nicht ganz so weit gehen, die davon sprechen, dass asiatische Städte 30 bis 40 Millionen erreichen werden. Tokio hat ja heute schon 10 Millionen. Ich persönlich hoffe, dass es nicht zu diesen Städten kommen wird, denn das Leben in derartigen Ameisenhaufen wäre nicht mehr wert, gelebt zu werden. Tokio und Umgebung soll heute mit 30 Millionen Einwohnern die größte Metropole der Welt sein. Die Zahlenangaben schwanken je nach Quelle und Definition des Stadtgebiets. In Mexiko sollen 20 Millionen Menschen wohnen. Die größte Stadt in China ist mit 12 Millionen Einwohnern Shanghai. Robert Jung hat andere Visionen. Ich habe einen jungen dänischen Architekten gefunden, der arbeitet an Wohnungen, die an Fesselballons hängen, in 200 bis 250 Metern Höhe. Denn an für sich ist es ja unsinnig. Wir fahren kilometerweit horizontal hinaus. Warum sollen wir nicht unter Umständen vertikal 300, 400 Meter hinaufgehen, wo gute Luft ist, wenn wir verstehen, das zu verankern? Und wir entwickeln die Technik für die Verankerung gegen Stürme und Unwetter und wir werden sicher in die Höhe gehen. Aber dann müssen wir natürlich, da der Mensch ja doch ein Erdenmensch ist, müssen wir dafür wieder Parks schaffen, wo die Kinder spielen können. Da müssen wir also auch auf der Erde selbst genügende Möglichkeit geben, dass der Mensch der Erde nah ist, aber hoch oben im Himmel wohnt und schläft. Und das kann vielleicht sogar einen großartigen neuen Menschtyp von, ich würde beinahe sagen, von Ikarus oder Daedalus-Menschen geben, der vielleicht, weil er so hoch oben wohnt, überhaupt einen weiteren Horizont hat als der heutige Mensch, der an der Erde klebt. Von Ikarus und Daedalus, den Baumeistern und Erfindern aus der Zeit der griechischen Mythologie, zurück auf den Boden der Realität. Beispiel Karlsruhe. Fächerförmig laufen die Straßen auf das Schloss zu. Die Stadtplaner der 60er Jahre wollen hier gigantische Projekte verwirklichen. Doch dazu müsste erst einmal das alte Stadtzentrum plattgemacht werden. Was die Bomben des Zweiten Weltkriegs nicht erreicht hatten, zerstören in Deutschland jetzt häufig Abbruchkommandos. Auch Karlsruhe will eine neue Stadtmitte bauen. Klein Manhattan, wie später gespottet wird. Egon Martin, ein damaliger Stadtplaner, erinnert sich. Eine solche Konzentration von Hochhäusern im Herzen der Stadt wäre zu einer Belastung geworden. In unmittelbarer Nähe befindet sich das Schloss. Auch hat der Entwerfer relativ wenig Rücksicht genommen auf unseren sehr bekannten Stadtgrundriss, auf den Fächer. Also was eben typisch war in den 60er Jahren, man hat leider zu wenig den Bestand respektiert, war der Meinung, man könne mit den neuesten Leitvorstellungen eine eigenständige Stadt, eigenständige Stadtelemente bauen, ohne Rücksicht auf den Bestand. Auch auf Grünflächen in Stadtnähe wird kaum Rücksicht genommen. Trabantenstädte werden hochgezogen. Je größer und je höher, desto besser. Da die Raumfahrt gerade modern ist, werden sie auch Satellitenstädte genannt. Die Gropiusstadt in Berlin oder das Märkische Viertel sind dafür Beispiele. Wohnsilos, Schlafstädte, die auf der grünen Wiese errichtet werden, meist ohne eigene Infrastruktur. Einkaufsmöglichkeiten fehlen genauso wie Kindergärten, Schulen, Jugendclubs oder Kneipen. Und so erzeugt man weiteren Straßenverkehr. Die deutschen Innenstädte platzen aus allen Nähten. Politiker und Stadtplaner versprechen die autogerechte Stadt. Die Karlsruher Stadtfilmer initiierten damals eine Diskussion der verantwortlichen Experten im Rathaus. Für uns wird es von Tag zu Tag schwerer, mit dem Verkehr fertig zu werden. Wir haben heute schon nahezu 50.000 auswärtige Arbeitskräfte, die täglich nach Karlsruhe kommen müssen. Ich bin ja nicht nur Planer, sondern auch Autofahrer und kann ein Lied davon singen. Sie wissen doch, Herr Polizeidirektor, dass wir seit Jahren intensiv an der Verkehrsplanung arbeiten, gemeinsam mit bedeutenden Experten. Die wichtigsten Experten sind, aus heutiger Sicht, Straßenfanatiker. Die Städte sollen nach ihren Vorstellungen vor allem dem Verkehr dienen, und zwar immer mehr dem individuellen Autoverkehr. Amerika ist das Vorbild. Der Straßenkreuzer gilt als besonders fortschrittlich. Doch die Amerikaner gehen weiter. Sie entwickeln ein raketenähnliches Gefährt, ein Auto, das sich die Flugzeugtechnik zunutze macht. Nur abheben kann es nicht. Das Auto. Ein Faszinosum. Vor allem für Männer, die im Auto und auf den Straßen unerfüllte Träume ausleben wollen. Immerhin haben 3/4 der Männer einen Führerschein, allerdings nur 1/3 der Frauen. Besonders begeistert von der automobilen Zukunft ist die männliche Jugend. Das Auto, auch wenn es nur eine zweisitzige Isetta ist, wird zum Inbegriff von Fortschritt. Und es wird nicht selten zu dem Ort, in dem man sich sexuell näher kommt. Denn im Elternhaus ist dies in den prüden 60er Jahren nicht möglich. Autofahren als Ersatzbefriedigung, als Aggressionsinstrument oder als Potenzprothese. Mit diesen und ähnlichen Begriffen versuchen Psychologen später den Fetisch Auto zu erklären. Andere sehen im Auto eine Maske, hinter der sich die Fahrer verstecken. Die Entfremdung von den Produktionsmitteln spiegle sich in der Entfremdung, die die Transportmittel erzeugen, wider. Der Verkehr der Menschen untereinander werde immer mehr zum Anhängsel von technischem Gerät. Und so begegneten sich im Straßenverkehr keine Menschen mehr, sondern motorisierte Blechburgen. In den 60er Jahren sind diese Fragen kein Thema. Man träumt von der totalen Mobilität und knüpfte dabei meist unbewusst an die Volkswagen- und Autobahnvisionen der Nazis an, die dafür einst von den Amerikanern bewundert wurden. Die Autolobby macht sich dies zunutze und sie pflegt den Mythos. Kaum ein Politiker, kaum ein Planer, der ihm nicht erliegt. Die Landschaft muss dem Asphalt weichen. In den Städten werden die Fußgänger, die Radfahrer, die Straßenbahnen, die Vorgärten oder ganze Häuserzeilen immer dann verdrängt oder zerstört, wenn sie den Autoverkehr behindern. Der Karlsruher Stadtplaner Egon Martin. Natürlich, die Stadt sollte funktionieren. Man verglich die Stadt mit dem Organismus, wie in allen anderen Städten auch. Die Adern seien die Verkehrswege. Man hat deshalb ausreichende Verkehrsstraßen geplant. Eine Innenstadt-Tangente, dann die Nord- und Südtangente. Und für uns war damals das Wesentliche, alles ist machbar. Das Geld steht zur Verfügung. Es ist auch technisch einiges besser machbar, neu machbar, sodass also der Utopie, die heute oft verschmäht wird, der Utopie eigentlich eher eine Grundlage gegeben war. Der Straßenverkehr soll ungestört rollen. Hindernisse werden ohne Rücksicht beseitigt. Der Autowahn ist parteiübergreifend. Hier ein Ausschnitt aus einem Werbefilm der SPD. Es gibt bereits vorbildliche Lösungen, wie hier in Hannover, wo Sozialdemokraten regieren. Oder hier in Berlin. Stadtautobahnen und vielspurige Schnellstraßen. Das Bild der Zukunft, die schon begonnen hat. Der Bau neuzeitlicher Straßen gehört zu den wichtigsten Aufgaben jeder modernen Regierung. Die autogerechte Stadt ist eine der populärsten Forderungen der 60er Jahre. Jeder scheint davon profitieren zu können, denn auf der Autostraße sind alle Menschen gleich. Hier scheinen die Klassenschranken nahezu ganz aufgehoben zu sein. Fliegen dagegen ist damals noch ein Privileg der Reichen. Dennoch verfolgt man die Fortschritte der Luftfahrt mit wachsendem Interesse. Wissenschaftsjournalist Günther Siefert: Man war auch in dieser Frage sehr viel optimistischer. Und denken Sie bitte daran, im Verkehrswesen, in der Luftfahrt zum Beispiel, es wurde das Überschallflugzeug entwickelt, eine englisch-französische Produktion, die Concorde. In Amerika, ich war damals mal bei Boeing und da wurde gerade der Jumbo vorbereitet, die Boeing 747 mit 490 Sitzplätzen. Es gab einen Truppentransporter, der hat sogar 900 Menschen transportiert. Das war auch der Aufbruch, den dann in den Jahren danach der Tourismus ja erlebt hat. Man hatte natürlich die Hoffnung, es kann alles jetzt nur noch besser gehen. Wenn die Welt friedlich bleibt, das war die Voraussetzung. Die Automobilindustrie hat große Fortschritte gemacht. Die Autos wurden sicherer, sie wurden größer, sie wurden komfortabler. Jeder hatte die Hoffnung, dass er sich ein eigenes Häuschen bauen konnte. Im Verkehrswesen gab es die ersten superschnellen Züge. Auch das war typisch für die 60er Jahre und man hatte die Vision, das geht weiter so. Das geht weiter so und denken Sie bitte daran, in dieser Zeit hat sich die sogenannte Zukunftsforschung ja entwickelt oder andere sagen Futurologie. Und von daher kam natürlich nochmal so ein Stoß von Hoffnung und Vertrauen und Blick auf das Paradies. Ich denke an den amerikanischen Zukunftsforscher Hermann Kahn, der schrieb damals ein Buch, Ihr werdet es erleben. Und das war also eine Welt, ja, man muss schon sagen, eine Welt des Paradieses. Wenn man das Buch heute liest, muss man natürlich über viele Dinge lachen. In einem Punkt hat er recht gehabt, in der Entwicklung des Tourismus. Aber ansonsten kann man sagen, 70% seiner Prognosen stimmen nicht und sind gehörig daneben gegriffen. Und das konnte ja auch nicht so weitergehen. Ende der 60er Jahre erkennen einige Wissenschaftler und Publizisten, dass es tatsächlich so nicht weitergeht. Die Kritik wird nicht zuletzt von der Studentenbewegung beeinflusst, die allerdings ihre eigenen optimistischen Visionen entwickelt und an der Technikgläubigkeit ihrer Väter nicht rüttelt. Sie bleibt in den 60er Jahren meist auf einzelne Themenbereiche beschränkt, etwa auf den Städtebau. Dennoch gibt es bereits einzelne Gegenstimmen. Obwohl noch Gigantomanie und Brutalismus dominieren, obwohl Beton und Asphalt die wichtigsten Baumaterialien sind, veröffentlicht Wolf Jobst Siedler 1964 sein Buch »Die gemordete Stadt«, das allerdings folgenlos bleibt. Zum ersten vehementen Protest gegen den Abbruch von Altbauten in der Bundesrepublik kommt es 1968. Die Stadt Göttingen will eine barocke Reithalle, den Gründungsbau der Universität, abreißen. 30 Studenten setzen sich tagelang unter den Abrisskran, um dies zu verhindern. Die Polizei beendet das Sit-in gewaltsam und macht damit den Weg frei für den Bau eines riesigen Kaufhauses inmitten der Altstadt. Auch der Soziologe Alexander Mitscherlich kritisiert die Unwirtlichkeit der Städte. So auch der Titel seines 1966 erschienenen Buches. Mitscherlich wird dann zwar bei der Planung der Heidelberger Trabantenstadt Emmertsgrund mit einbezogen. Auch wenn dort einige seiner Ideen aufgegriffen werden, bleibt der für 11.000 Menschen vorgesehene Stadtteil meist der Logik der 60er Jahre verhaftet. Die schweren Baumassen, die dann Anfang der 70er Jahre aufeinandergetürmt werden, und die Betonschluchten wirken bedrückend. Mitscherlich beendet sein Engagement als Berater vorzeitig. Er klagte über Abstriche an der Gestaltung, die aus Kostengründen gemacht wurden. Mit den herkömmlichen Gesetzmäßigkeiten des kapitalistischen Wohnungsbaus kann man ein solches Vorhaben nicht durchsetzen. Der Stuttgarter Architekt und Bundestagsabgeordnete Peter Conradi spricht im Zusammenhang mit dem Betonstadtteil Emmertsgrund später von Größenwahn. Das war eine heroische Ära, ein heldenhafter Versuch. Und wir alle haben uns damals nicht nur überschätzt, wir haben uns auch gründlich geirrt. Erst in den 70er Jahren wird Mitscherlichs Buch zur Pflichtlektüre für Soziologen und Stadtplaner. Ob im Städtebau, im Verkehrswesen oder in der Medizin, viele der Visionen der 60er Jahre werden nie verwirklicht. Bei der Genforschung scheint vieles einzutreffen, was prognostiziert wurde. Doch ob die Folgen überwiegend positiv oder negativ sein werden, kann derzeit noch nicht entschieden werden. Die historische Erfahrung legt allerdings eine gehörige Portion Skepsis nahe. Die enorm schnelle Entwicklung der Kommunikation und Datenverarbeitung können sich die Zukunftsforscher damals allerdings noch nicht vorstellen. Günther Siefert: Was man damals nicht ahnte, und ich glaube, das hat natürlich doch entscheidender Einfluss auf unser Leben heute am Anfang eines neuen Jahrhunderts, das war die elektronische Datenverarbeitung, die damals noch in den Anfängen steckte. Das hat man nicht als Vision empfunden. Man ahnte, dass sich da etwas entwickeln würde. Aber dass man heute eben per Internet mit der ganzen Welt verbunden ist, dass man in Deutschland Millionen von Menschen hat, die mit Computern arbeiten und in den Produktionsstätten, in den Banken und so weiter. Das hat man eigentlich gar nicht geahnt. Die Vision gab es nicht oder die Utopie. Und heute ist es Wirklichkeit und eine dominierende Wirklichkeit. Ich habe ja auch mit Hochrechnungen gearbeitet, bei Wahlsendungen. Ja, mein Gott, die ersten Computer, die wir damals hatten, das waren Riesenmaschinen. Heute sitzen sie da mit einem kleinen Notebook, nicht? Tippen zweimal drauf und haben sie eine Hochrechnung, nicht? Also das hat man nicht erwartet damals, nicht? Auch die Miniaturisierung, die ja zum Teil auch auf die Raumfahrt zurückzuführen ist. Sie hörten die Sendung Der neue Mensch, zweite Folge der dreiteiligen Reihe Zukunftsvisionen der 60er Jahre. Autor war Hermann G. Appmeier.